1. Nun aber, hiob, bitte ich dich, meine Rede aufmerksam zuzuhören und all meinen Wörtern Beachtung zu schenken. 2. Sie, ich habe nun begonnen zu sprechen und mein Zunge formt die Wörter in meinem Mund. 3. Mein Wort entspringen einer aufrichtigen Gesinnung und mein Lippen werden das, was ich weiß, in aller Deutlichkeit aussprechen. 4. Der Geist Gottes hat mich erschaffen und der Atem des Allmächtigen ist es, der mir das Leben schenkt. 5. Falls du dazu in der Lage bist, so antwort mir, bereite dein Argumente vor und tritt mir in Gespräch entgegen. 6. Sieh, wo Gott stehe ich in der gleichen Position y du, denn auch ich werde aus demselben Lem geformt. 7. Daher brauchst du keine Angst vor mir zu haben, und mein Auftreten wird keinen unangemessenen Druck auf dich ausüben. 8. Du hast jedoch in meiner Gegenwart Behauptungen aufgestellt, deren Wortlaut ich genau vernommen habe. 9. Du sagtest, dass du rein und one verge hensaist, vollkommen lauter und frei von jeglicher Schuld. 10. Denn behauptest du, Gott such nach vorwunden gegen dich und betrag dich falschlicherweise als seinen Feind. 11. Erlege dein Fass in Fesseln und überwasch streng jeden deiner Schreit, die du unternimmst. 12. In diesem Punkt muss ich dir widersprechen, denn Gott besitzt ein weitaus grossier Erhabenheit als jeder sterblich Mensch. 13. Warum werfst du im vor, dass dir auf den Fragen und Klagen kein direkt Antwort gibt? 14. Tatsächlich spricht Gott auf die ein oder andere Weise zum Menschen, doch diese beachtet seine Botschaft oft nicht. 15. Spricht in Traum oder in nachtlichen Visionen, wenn die Menschen in tiefen Schlaf fallen oder auf ihrem Lager ruhen. 16. In diesen Momenten öffnet das Gehör der Menschen und besiegelt die Warnungen, die ihnen zukommen lässt. 17. Tut dies, den Menschen von seinem falschen Handeln abzubringen und in vor der Sünde des Stolzes zu bewahren. 18. Auf dies Weise schützt sein Ziel vor dem Graben bewahrt sein Leben davor, durch Gewalt oder Waffen zu enden. 19. Manchmal wird der Mensch auch durch Schmerzen auf seinem Krankenlager diszipliniert, waren sein Nocken von unaufholichem Leiden geplagt werden. 20. Sein Zustand führt dazu, dass ekel vor der Nahrung empfindet und selbst sein Lieblingsspeisen nicht mehr genießen kann. 21. Sein Körper maget so stark ab, dass kaum noch wieder zu erkennen ist, und sein Nocken treten deutlich hervor. 22. So nahet sich sein Ziel dem Abgrund des Grabs und sein Leben den Magten des Todes. 23. Wenn im jedoch ein vermittelnder Engel beistet, einer von tausend, im den rechten Weg zu weisen, 24. Und wenn dieser sich seiner Erbarmten bittet, in vor dem Verderben zu retten, weil ein Lösegeld gefunden wird, 25. Dann wird sein Körper wieder von Jugendlicher frisch erfüllt, und erkehrt zu der Kraft seiner Jungen Jar Zurück. 26. Betet zu Gott, der in daraufhin nade gewort, so dass Gott's Angesicht mit Freud schauen darf und sein Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. 27. Bekennt vor den Menschen, das gesundigt und das recht gebüht hat, obwohl im dies nicht vergolten wird. 28. Gott hat sein Ziel darver bewort, in die Grube hinabzufahren, so dass sein Leben nun wieder das Licht geniessen kann. 29. See, all dies dinge tut Gott wiederholt und den Menschen, sie zu prüfen und zu leiten. 30. Handelt so, ihr Ziel vom Tod zu rack zu holen, damit sie vom Licht des Lebens erlübtet werden. 31. Acti nun darauf, hiob, und hör mir aufmerksam zu, schweig bitte, warend ich mein Rede fortsetz. 32. Falls du jedoch gegen Argumente ist, so antwort mir, denn ich werde dir zu gern recht geben. 33. Wenn du aber nicht zu erwidenest, dann hör mir weiter zu und schweig, damit ich dich in Weisheit unterweisen kann.